Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That your word really is a lamp unto our feet. Dass dein Wort wirklich ein Licht unter unseren Füßen ist. And a light unto our path. Eine Lampe auf unserem Pfad. And we are sanctified by your word. Und durch dein Wort bist du geheiligt. By the truth. Durch die Wahrheit. Thank you for this, for our Bibles. Danke für unsere Bibel. For the scripture we pray. Für die heilige Schrift dafür beten. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week we spoke about Dagon in the heart. Letzte Woche haben wir über Dagon im Herzen gesprochen. How God will not share his glory with another. Gott wird seinen Glanz nicht mit wem anderen teilen. And we want to give all the glory to God. Und wir wollen Gott all den Glanz, den Ruhm and geben. He will not share his glory with our mind. Er wird seine Ehre nicht mit unserem Verstand teilen. Or with the works of our hands. Oder mit dem Werk unserer Hände. And then we talked about how barrenness is the beginning. Und dann haben wir erwähnt, wie Unfruchtbarkeit der Anfang ist. When I cannot do something, wenn ich nichts tun kann, then I should rejoice. Dann sollte ich mich freuen. Because my children will be more, weil meine Kinder werden zahlreicher than her that has a husband. Als derer, die den Mann hat. Because when God's presence come in, denn wenn comes in, wird es Gottes Gegenwart hereinkommt. That's where fruitfulness begins. Hier beginnt auch die Frucht. Now here in 1 Samuel 6, which we're going to skip tonight. In 1. Samuel 6, das überspringen wir aber heute. But we're just going to bring out one point. Da wollen wir nur etwas herausholen. The Philistines had the Ark of God. Die Philister hatten die Bundeslade. And as we remember, they had hemorrhoids and tumors. Und die bekamen dann aber Hämorrhoiden und Tumoren. And God was just punishing them for doing this. Und Gott hat sie stark gezüchtigt dafür. And probably laughing at the same time a little bit. Und sogar vielleicht dabei gelacht. And they decide to send the ark back. Und sie entschlossen, sich die Bundeslade zurückzugeben. So they do something interesting. Jetzt machen sie was Interessantes. They take a new cart. Sie nehmen einen neuen Wagen. And they put two milking cows to pull it. Und sie geben zwei Kühe davor, die noch selber Kälber haben. And they put the ark on the cart. Und sie geben die Bundeslade auf den Karren. But each cow had a calf in the barn. Doch jede Kuh hatte aber ihr Kalb im Stall. And the Philistines said to themselves. Die Philister sagten sich. Now we will see if this was from God or if it was by chance. Nun sehen wir, ob das wirklich von Gott ist oder Zufall. If the cows go to Israel, wenn die Kühe nach Israel ziehen, then it was from God. Dann ist das von Gott. If the cows go to their calves, doch drehen die Kühe um zu ihren Kälbern, which they naturally would, was sie natürlicherweise ja tun würden, then we know this whole thing with the tumors and the hemorrhoids was all just coincidence. Dann wissen wir, dass alles mit diesen Tumoren und diesen Beschwerden war Zufall. But look at the principle here. Aber beachtet das Prinzip. Here's the cows. Hier sind die Kühe. With the ark of God's presence. Mit der Bundeslade und Gottes Gegenwart. The ark speaking of the presence of God. Die Bundeslade symbolisiert die Gegenwart Gottes. And they're looking at the cows. Sie schauen auf die Kühe. Where are they going to go? Wo gehen sie jetzt hin? And they start to move. Und sie bewegen sich. And all the eyes are on these cows. Und alle Augen sind auf die Kühe gerichtet. Will they take a right? Werden sie nach rechts gehen? To their calves? Zu den Kälbern. Or will they go straight to Israel? Oder direkt nach Israel. Or maybe they'll go straight to their calves. Oder direkt zu den Kälbern. And take a left to Israel. Und dann links nach Israel. And they're watching them. Und sie beobachten sie. And all of a sudden. Und plötzlich. They head to Israel. Da wenden sie sich Richtung Israel. And the presence of God. Und Gottes Gegenwart. Supersedes their beast nature. Ist stärker als ihre Kreatur, als ihre innere Kreatur. Their beast nature. Ihre Instinkt, ihre animalische Natur. Yeah, the animal instinct. Den animalischen Instinkt. Their animal nature. Also ihre animalische Instinkt ist schwächer. If God can do this for a dumb cow, das tun kann für eine dumme Kuh, what can God do for your spouse? Was kann Gott tun für deinen Ehepartner? For your teenager. Für deinen Teenager. For your mother-in-law. Für deine Schwiegermutter. For your son-in-law. Schwiegersohn. And whoever, your boss at work. Oder auch der Vorgesetzte auf der Arbeitsstelle. If the presence of God could so control a dumb cow. Wenn die Gegenwart Gottes eine dumme Kuh so in Kontrolle hat. Against her very nature. Gegen ihren Urinstinkt. And that cow would do the will of God. Und diese Kuh den Willen Gottes ausführen würde. How much more will we? Und wie viel mehr wir? Same principle in Matthew 21. Matthäus 21, das gleiche Prinzip nochmal. Where the Lord is going to march into Jerusalem. Wo der Herr Richtung Jerusalem zieht. He gets a young donkey. Er verschafft sich einen jungen Esel. That had never been ridden. Der noch nie beritten wurde. That means this thing would react to anyone who sat on it. Das heißt, dieses Tier würde gegen jeden reagieren oder auszucken. Get me one who's never been ridden on. Holt mir eins, das unberitten ist. And then the Lord would sit on it. Dann würde der Herr darauf sich and setzen. The presence of God would subdue the nature of a donkey. Doch Gottes Gegenwart würde den Instinkt dieses Esels unter Kontrolle halten. What can God do for us? Was kann Gott für uns tun? Now, nun, chapter 7. 7. Look what it says here, verse 1. Vers 1 gleich. Verse 2. 2. It came about from the day that the ark remained at Kirjath-Jearim that the time was long. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjath-Jearim blieb, eine lange Zeit verging. This is where the ark came to. Da gelangte die Bundeslade an. And it stayed there. Und sie blieb dort. For a long time. Für lange Zeit. It was 20 years. Es wurden 20 Jahre. And all the house of Israel lamented after the Lord. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. This is the same thing that happens with us. Und das gleiche passiert mit uns. Oftentimes the presence of God departs. Oft geht die Gegenwart Gottes weg. We have tried to subject God's presence to the natural mind and the work of our hands. Wir wollen Gottes Gegenwart unterordnen unserem natürlichen Denken und dem Werk unserer Hände. And we are stealing the glory from God. Und stehlen die Herrlichkeit von Gott weg. God wants all the glory. Gott will all Ehre und Herrlichkeit. But we're taking it from him. Doch wir nehmen sie von ihm. And the blessing of Galatians 4 departs. Und der Segen von Galater 4 ist weg. When false doctrine comes in, wenn falsche Lehre hereinkommt, a little leaven leavens the whole lump. Ein bisschen Säuerteig säuert den ganzen Leib. A little idol, den ganzen Klumpen. A little idol in the heart leavens the whole thing. Eine kleine Götze im Herzen verdirbt das Ganze. I'm doing better. I've got only a little Dagon. Es geht mir besser. Mein Dagon ist schon so klein. He's not so big. I've reduced him to a tiny version. Ich habe einen Miniatur aus ihm gemacht. A little leaven leavens the whole lump. Doch ein bisschen Sauerteig säuert den ganzen Klumpen. God will share his glory with no one. Gott wird seine Herrlichkeit mit niemandem teilen. And they had not experienced the presence of God for 20 years. Und sie haben Gottes Gegenwart für 20 Jahre nicht erlebt. Churches have not experienced the presence of God for 20 years. Gemeinden haben die Gegenwart Gottes schon seit 20 Jahren nicht erlebt. 50 years. 100 years. 100 Jahre. 200 years. 200. And longer. Und länger. Why? Warum? The presence of God will not share his glory with another. Gott wird seinen Ruhm und Ehre mit einem anderen nicht teilen. Now, how long can I go without the presence of God? Wie weit komme ich ohne der Gegenwart Gottes? 20 minutes? 20 Minuten, before I begin to lament, bevor ich anfange zu weinen, think, boy, I shouldn't have said that to my spouse. Das hätte ich meinem Ehepartner nicht sagen sollen. To my teenager, meinem Teenage-Kind. To my mother-in-law, meiner Schwiegermutter. I'm sorry, Lord. Es tut mir leid. I am grieved. Ich bin wirklich betrübt. I have sinned. I'm sorry. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid. 20 minutes? 20 Minuten. How about 20 hours? Wie wär's mit 20 Stunden? How about 20 days? 20 Tage. How about some believers 20 weeks? 20 Wochen. And then others 20 months. Andere 20 Monate. And how about those over 20 years? Aber wie ist es mit denen, bei denen es schon über 20 Jahre and they have not lamented the presence of God. Und haben der Gegenwart Gottes noch nicht nachgeweint. And look what it says here. Schau, was da steht. Verse 3. Vers 3. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel. If you return to the Lord with all your heart, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, remove the foreign gods and the Ashtaroth from among you, dann tut die fremden Götter und die Ashtaroth aus eurer Mitte weg, and direct your hearts to the Lord, und richtet euer Herz auf den Herrn, and serve him with alone, und dient ihm allein, and he will deliver you from the hand of the Philistines. So wird euch aus der Hand der Philister erretten. Now these Philistines for us represent demons. Die Philister sind für uns in Analogie die Dämonen. Spirits. Geister. Sensual spirits. Geister der Lust. Religious spirits. Religiöse Geister. Weird spirits. Seltsame Geister. Angry spirits. Ärgerliche jealous Geister. Spirits. Eifersüchtige Geister. Anything that is contrary to the grace of God. Alles, was Gottes Gnade entgegensteht. Anything that grieves the spirit. Alles, was seinen Geist trübt. And all of us are susceptible to this. Und alle von uns sind empfänglich. Every single one of us will be infected at some point. Jeder einzelne von uns wird zu irgendeinem Punkt einmal infiziert sein. It's like a flu. Es ist wie eine Grippe. You don't even know where you got it from. Du weißt nicht, wo du sie herbekommen hast. Where did this come from? Wo kommt das? Wo ist das where did this thing come from? Wo habe ich das aufgenommen? It's dripping all over the place here. Ja, ich tropfe hier. Wow, you got a flu, huh? Ja, du hast hier ein Wasser, du hast hier eine it's Grippe. Everywhere. Someone get me a towel. Gibt's mir bitte ein Handtuch. A flu. Where'd you get it from? Wo hast du sie her, diese Grippe? I don't know. I picked it up. Ich weiß nicht, ich habe mich infiziert einfach. I can It's so easy to sense a person who's been infected. Es ist so leicht, eine Person zu erkennen, die infiziert worden ist. The spirit grieves. Der Geist ist getrübt. It grieves the spirit in you. Der Geist in dir wird getrübt. But they are so in it, they can't see it. Doch sie sind so damit verbunden, dass sie selber nicht sehen können. And they don't want to see it because they don't see any way out of it. Und sie wollen es gar nicht sehen, weil sie gar nicht etwas heraussehen können it's daraus. A spirit. Es ist ein Geist. From the enemy. Vom Feind. Something weird. Etwas Seltsames. It can be a homosexual spirit. Auch ein homosexueller Geist. It can be a spirit of adultery. Geist des Ehebruchs. Spirit of murder. Geist des Mordes. Satan wants me to do something. Satan möchte, dass ich was tue. Something harmful to someone else. Jemanden etwas Böses antun. Spirit of lying. Ein Lügengeist. Just being straight dishonest. Unehrlich sein. Hurtful. Verletzend. The spirit of being unkind. Unfreundlich. Greedy. Geizig. Impatient. Ungeduldig. It just comes on us. Ja, das kommt auf uns. And we need to recognize it. Und wir müssen das erkennen. And say this is not from God. Und sagen, das ist nicht von Gott. And don't take it so personal. Nehmt es nicht so persönlich. This could not happen to me. Das kann mir doch nicht passieren. What will God think? Was wird Gott denken? What will God think? Was Gott denken? What is God thinking? Was denkt Gott? Watch. Passt auf. These four words. Diese vier Worte. If you return, wenn ihr umkehrt, remove, entfernt, direct, euch richtet, and serve, und dient. Return to the Lord. Dreh um zum Herrn. Remove the idols. Nimm weg die Götze. Direct your heart. Wende dein Herz. To the Lord and serve the Lord alone. Zum Herrn und diene ihm allein. Now watch the next verse. Passt auf den nächsten Vers. Only two of the words appear. Nur zwei der Worte kommen vor. So the sons of Israel removed the Baals and the Ashtaroth and served the Lord alone. Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Ashtaroth weg und dienten dem Herrn allein. It doesn't say they returned and removed and directed and served. Es steht nicht, sie kehrten Umnahmen weg, wendeten und dienten, wendeten sich zu und dienten. Which to me says this. Woraus ich Folgendes erkenne: that the first two go together, the second two go together. Die ersten zwei passen zusammen und die zweiten zwei passen zusammen. And one is probably an adjective of the other. Eines ist nur ein Beiwort des anderen. And this is how I see it. So sehe ich das. We return to the Lord. Wir kehren zum Herrn um. By removing the idols. Indem wir die Götzen wegnehmen. And we direct our heart to God. Und wir wenden unser Herz zu Gott. By serving Him alone. Indem wir ihm allein dienen. Only two of the four are mentioned the second time. Aber nur zwei von den vier werden da erwähnt. And I'll just bring out this principle tonight. Und ich möchte dieses Prinzip hier hervorbringen. If we want the presence of God, wenn wir die Gegenwart Gottes wollen, in our life, in unserem Leben, to such a degree, in so einem Ausmaß, that it will overrule the human nature, dass es die menschliche Natur neu ausschaltet, that I will be able to do things, dann werde ich in der Lage sein, Dinge zu tun, and not be controlled by the human nature, und nicht von der menschlichen Natur eingeschränkt. I can go to the street and share Christ. Ich kann auf die Straße und ich kann über Christus den Leuten was sagen. And not be controlled by a spirit of fear. Und nicht durch einen Geist der Furcht eingeschüchtert. I'm not going. I'm going to go visit my mother. Ich besuche lieber meine Mama. I'm afraid. Ich habe Angst. No. Nein. The presence of God can overrule that. Die Gegenwart Gottes kann das ausschalten. If the cow, wenn die Kuh, can do the will of God, Gottes Willen tun kann, so can I. Kann ich das auch? Against my very nature, gegen meinen eigenen Instinkt, whatever that will is, was immer dieser Wille bedeutet. And if I want the presence of God to this degree, und wenn ich in diesem Ausmaß Gottes Gegenwart haben will, I've got to do one thing first. Muss ich etwas eines zuerst. I have to remove the idols. Ich muss die Götzen wegnehmen. Practically speaking, praktisch, very simple, einfach. You want to lose weight? Willst du Gewicht verlieren? Get the chocolate cake out of the house. Dann nimm den Schokoladekuchen aus dem Haus weg. Go through the closet and throw out everything that's got sugar. Und geh durch deine Schränke, nimm alles, was Zucker beinhaltet und wirf's weg. How can you lose weight if you got this huge chocolate cake in the fridge? Wie kannst du abnehmen, wenn du so einen großen Schokoladekuchen im Kühlschrank hast, dass er gar nicht reinpasst? Here's the principle. Hier ist das Prinzip. Out of sight, out of mind. Aus dem Gesichtsfeld und aus der Erinnerung. Remove the idol. Nimm die Götze weg. Get it out of here. Schaff sie weg. I don't want you looking at it. Ich will nicht, dass du drauf schaust. I don't want you seeing it. Ich will nicht, dass du sie siehst. Out of sight, out of mind. Aus dem Sinn und aus dem Blick, aus den Augen, aus dem Sinn. That's the first step to God's presence. Das ist der erste Schritt in Gottes Gegenwart. Because these idols will always, always take our attention. Diese Götzen werden immer wieder unsere Aufmerksamkeit erregen. They will always distract us from the presence of God. Werden uns von Gottes Gegenwart immer ablenken. Television. Fernsehen. Can be an idol. Kann eine Götze sein. What do you do when you come home? Was machst du, wenn du heimkommst? Is it always, always, always, always the TV? Ist es immer der Fernseher? How many years now? Seit wie vielen Jahren schon? Be honest. Ehrlich. 18. 18. You wait two more and you'll be just like Israel. Na warte, wart noch zwei ab, dann bist du so wie Israel. How long do you lament the presence of God at home? Wie lange weinst du schon Gottes Gegenwart nach? I never thought about that. Nie nachgedacht. Here's the question. Hier ist die Frage. Does this thing glorify God in your life? Verherrlicht das Gott in deinem Leben? Does it draw the presence of God? Zieht es Gottes Gegenwart an? Or does it grieve it? Oder betrübt es sie eher? Smoking cigarettes. Zigaretten rauchen. How can you stop smoking cigarettes? Wie kann man aufhören, Zigaretten zu rauchen? When you have five cartons in your drawer. Wenn du fünf Stangen hast in der Lade, die auf dich warten. It's impossible. Unmöglich. You got to remove it. Man muss es wegwerfen. Pornography. Pornografie. I struggle with pornography. Ich habe Probleme mit Pornografie. Is it in your house? Ist in deinem Haus? Well, yeah. Ja. Get it out. Raus damit. What's wrong? Get it out. Mach, dass sie verschwindet. Remove the thing. Weg damit. If you want to stop smoking cigarettes, throw them out. Wenn du nicht mehr rauchen willst, wirf sie weg. I got a problem with marijuana. Ich habe ein Problem mit Marihuana. How much you got? Wie viel hast du? Oh, a couple bags. Ein paar Taschen. Throw it out. Raus damit. Well, it's a lot of money. Aber das heißt ja viel Geld. You know how much money I spent for that? Weißt du, wie viel Geld ich da hineingesteckt habe? And who knows? I'm probably going to fail anyway and have to go buy more. Und wer weiß, vielleicht werde ich vielleicht eh wieder versagen, dann muss ich noch mehr kaufen. Oh, that's great logic. Ja, das ist eine Logik. That's great. Das ist toll. Yeah, you know, I always fail, so what's the use of throwing it out? Ich versage sowieso immer. Warum soll ich es wegwerfen? I'm just going to buy more anyway. Ich werde wahrscheinlich dann eh wieder mehr kaufen. And I'm going to waste the Lord's money. Und dann werde ich das Geld vom Herrn verschwenden. I might as well just have it here when I fail. Ja, vielleicht ich hab's lieber hier. Well, that's an idol. Das ist eine Götze. You have no chance unless you throw that out. Du hast keine Chance, außer du wirfst es weg. And if you got to buy it again and waste money, and then you'll begin to feel it. Ja, oder du kaufst es wieder und verschwendest Geld und dann fängst du es an zu spüren. Yeah, throw it out. Weg damit. Whatever the thing is. Was es immer ist. Delete the channels. Tu die Kanäle, nimm dich raus dem Programm. Well, I can't do that on my TV. Das kann ich auf meinem Fernseher then nicht machen. Then get a TV that you can do it with. Dann nimm einen Fernseher, wo du Kanäle eliminieren kannst. Well, that'll cost me something. Das kostet mich was. Well, make a decision here. Entscheide dich. This is already costing you something. Es kostet dich eh schon genug. It just cost you 18 years of God's presence. 18 Jahre von Gottes Gegenwart hat's schon gekostet. And you're not doing God's will. You're always going to the calves. Du tust nicht Gottes Willen, sondern du kehrst immer zum Kälbern zurück. You're always doing the animal nature. Du folgst immer der animalischen Natur. You want to come to church tonight? Du möchtest zum Gottesdienst kommen heute yeah, Abend? Ja. Yeah, yeah. I'll meet you there. Ich treffe dich dort. I wonder what's on television. Schauen wir mal, was es im Fernsehen gibt. Oh, look, it's such a good program. Always doing. Immer what sowas. The sin nature says. Immer der Sündennatur folgen. The sin nature says, drink, we drink. Die Sündennatur sagt, trinken, wir trinken. But everybody drinks in Austria. We all control it, right? Jeder trinkt in Österreich. Wir haben's eh unter Kontrolle. I've heard that from more Austrians who are secret alcoholics than I have fingers on my hands. Mehr Österreichern gehört, die insgeheim Alkoholiker sind, als ich Finger auf meinen Händen habe. I get tired of that excuse. Ich bin müde, ich bin es leid, solche Entschuldigungen mir anhören zu müssen. Ich sehe, wie sich Leute verletzen and just sell the presence of God. Und Gottes Gegenwart verkaufen. And they just get by in their life. Und sie kommen einfach nur durch im Leben. I'm getting by. Ich überlebe. Yeah, in the natural, you're just getting by. Im Natürlichen, ja. But are you doing God's will? Aber tust du Gottes Willen? Above, against your very nature? Gegen deiner natürlichen Natur? With ease? Mit Leichtigkeit? With joy? Mit Freude? Remove the idol. Nimm die Götzen weg. Well, I got a computer and it always comes on. Ich habe einen Computer. Well, get a filter. Und ich weiß, und ja, und es kommen so viele Sachen darauf. Ich schaffe einen Filter an, ich habe keinen Filter. I have a filter, but there's no filter in my brain. Ich habe einen Filter, aber im Hirn habe ich keinen Filter. Well, get somebody, ruf that you can be accountable to on your computer. Gegenüber dem du verantwortlich sein musst bezüglich deines Computers. And say, look, I have a problem. Und sag, ich habe ein Problem. I go places I should not go. Ich gehe auf Plätze im Internet, wo ich nicht hin soll. Oh, I'm out of control. Ich kann das nicht kontrollieren. Can you come over my house once a week and just make sure I'm not going somewhere I shouldn't? Kannst du mich einmal in der Woche besuchen und dich vergewissern, dass ich nicht Sachen oder Zeit verbringe an Stellen, wo ich nicht sein soll? Accountability. Verantwortlich. Someone would say, jemand würde sagen, well, the biggest thing I should remove is my spouse. Das Allerdringlichste, was ich weg entfernen müsste, wäre mein Ehepartner. No. Nein. If you remove the idols, wenn du die Götzen wegnehmen würdest, the idols that grieve the presence of God, die Götzen, die Gottes Gegenwart verdrießen. Right? The presence of God would transform everything. Würde die Gegenwart Gottes alles transformieren. Number two, Nummer zwei. Serve God alone. Diene ihm allein. Right? We remove. Wir entfernen. Out of sight, out of mind. Aus den Augen, aus dem Sinn. If you don't see it, you won't think about it. Wenn man es nicht sieht, denkt man nicht mehr darüber nach. Principle number one. Principle eins. And the second, serve the Lord. Zweitens, dien dem Herrn. Bring things into mind. Bring Sachen hinein in den Sinn. Don't just get rid of something. Entledige dich nicht nur etwas. Bring something in. Sondern bring was stattdessen hinein. And serve the Lord. Und diene dem Herrn. Be preoccupied. Sei damit eingenommen. Enter by faith. Geh da im Glauben into hinein. A faith adventure with God. In ein Glaubensabenteuer mit Gott. Well, I got rid of my television. Ja, ich habe mich meines Fernsehers entledigt. And I don't know what to do with my time. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Now I feel so empty. Jetzt fühle ich mich so leer. Well, do something. Ja, tu was. Don't sit there like a mushroom. Sitz nicht dort wie ein Schwammerl. Come on, serve the Lord. Diene dem Herrn. Throw the idol out. Also wirf die Götzen weg. And the presence of God. Und Gottes Gegenwart. Will enable you to do something. Wird dich befähigen, was zu tun. That is beyond your natural. Das jenseits deiner natürlichen Fähigkeiten. Now let's read on and we'll close. Lesen wir weiter und dann. Then Samuel said, "Gather all Israel to Mizpah." Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpah. I will pray to you. I will pray to the Lord for you. Und ich will den Herrn für euch bitten. They gathered to Mizpah and drew water. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser. And poured it out before the Lord. Gossen es aus vor dem Herrn. You know what that represents? Wisst ihr, was das repräsentiert? Pouring my heart out to the Lord. Mein Herz vor dem Herrn ausgießen. Must always be done. Das muss getan werden. And fasted on that day and said, sie fasteten an demselben Tag und sagten, we have sinned against the Lord. Wir haben gegen den Herrn gesündigt. I can't be restored. Ich kann nicht wiederhergestellt werden. Unless I'm honest. Außer ich bin ehrlich. There's nothing wrong with being honest. Es ist ja nichts dabei, ehrlich zu sein. Even if you can't get out of the thing. Selbst wenn du nicht in der Lage bist, da rauszukommen. At least say, I know this is wrong. Sei ehrlich, sag, ja, ich weiß, das ist nicht in Ordnung. I just don't know how to get out of it. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. And begin to lament. Fang zum Weinen an. Lament and say, you know, I know this is wrong. Trauere. Sag, ich weiß, das ist nicht in Ordnung. I know it is. Ich weiß. I really yearn for God's presence. Ich sehne mich, ich lechze nach Gottes Gegenwart. What do I need to do? Was muss ich tun? Well, remove the idol. Also nimm die Götzen weg. Serve the Lord by faith. Diene dem Herrn im Glauben. But in the process, doch in diesem Vorgang, actually between the two, zwischen den zwei, we could say this. Können wir das sagen? You've got to pour your heart out unto the Lord. Du sollst dein Herz vor dem Herrn ausgießen. Verse 7. When the Philistines heard that the sons of Israel had gathered to Mizpah, the Lord of the Philistines went against Israel. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mizpah versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. The demons do this every time. Die Dämonen machen das dauernd. When we draw near to God, wenn wir nahe an Gott herankommen, they will come against us. Dann kommen sie, stellen sie sich gegen uns. Is verse 8. Vers 8. Then the sons of Israel said to Samuel, do not cease to cry to the Lord our God for us. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien. That you may save us from the hand of the Philistines. Dass er uns aus der Hand der Philister rettet. And we'll close with this, verse 9. Schließen wir mit Vers 9. Samuel took a suckling lamb and offered it for a whole burnt offering to the Lord. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. And that represents the blood of Jesus Christ. Und das ist das Blut von Jesus Christus. That's where the victory begins. Hier fängt der Sieg an. And right between the removal und zwischen dem Entfernen and the serving und dem Dienen comes the cross of Jesus. Kommt das Kreuz Jesu. Now watch this. I love this verse. Ich liebe diesen Vers. Down in verse 13. Vers 13. And this can happen for all of us. Und das kann für uns alle geschehen. So the Philistines were subdued. So wurden die Philister gedemütigt. And they did not come any more within the borders of Israel. Und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. They did not come any more in the borders of our church. Sie sind nicht mehr in den Bereich unserer Gemeinde eingedrungen. In the borders of my family. Unserer Familie. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuel. Samuel represents Jesus here as the priest. Samuel repräsentiert Jesus als den Priester. And when I have the Lord Jesus praying for me, und wenn ich den Herrn Jesus für mich bete, and when I pour my heart unto the Lord, und wenn ich mein Herz vor dem Herrn ausgieße, and I recognize that the blood of Christ cleanses me, und wenn ich erkenne, dass das Blut Christi mich reinigt, not the work of my hands or the meditation of my mind, nicht die Werke meiner Hände noch das Denkresultat oder meine Meditationen. This is so important because we can even make the removing of the idols. Wir können sogar die Götzen entfernen. A work, eine Arbeit. A work of our hands. Ein Werk unserer Hände. The presence of God comes in because of the blood. Gottes Gegenwart kommt wegen dem Blut. That's where forgiveness is. Hier ist die Vergebung. But God won't share His glory with an idol. Aber Gott wird seinen Glanz, seinen Ruhm nicht mit dem anderen, so einem Götze says, teilen. Throw the idol out. Gott sagt, wirf die Götze raus. That does not merit my presence. Dadurch verdienst du aber nicht dir meine Gegenwart. You just get it out. Du sorgst dafür, dass es verschwindet. I will come in. Ich werde reinkommen. Based on the blood of Jesus. Aufgrund des Blutes Jesu. You get it out. Du gehst, schaffst die Götze raus. You pour your heart before me. Gieß dein Herz für mir aus. And you claim the blood of Jesus to cleanse you. Du berufst dich auf das Blut Jesu, dich zu reinigen. And my presence will come in. Und meine Gegenwart wird kommen. And you will begin to serve me. Und ihr werdet mir anfangen in zu dienen. Auf eine Weise, die eure Träume übersteigen würde. And my presence und meine Gegenwart wird die Limitationen und Einschränkungen deiner Menschennatur überschatten. Und ich nehme euch zu Orten, an denen ihr nie gedacht hättet, hinzugelangen. And you will do things you never thought you could do. Und werdet Dinge tun, von denen ihr gedacht habt, ihr werdet sie nie tun können. Because my presence is there. Denn meine Gegenwart ist dort. Amen. Amen. There's no condemnation here. Da ist keine Verdammung. Take your time. Nimm dir Zeit. It can take 20 years. Es kann 20 Jahre dauern. How long will it take us to realize? Wie lange brauchen wir, um zu erkennen, that we're not making it without the presence of God? Dass es ohne der Gegenwart Gottes nicht schaffen. You can wait 20 years. Wir können 20 Jahre warten. Or we can just wait 20 minutes. Oder 20 Minuten. It's better 20 minutes. 20 Minuten ist besser. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Christianity is all about your presence. Das Christentum dreht sich ja nur um deine Gegenwart. We look at the Old Testament. Wir schauen auf das Alte Testament. We look at Israel. Wir schauen auf Israel. And it was all about your presence. Und es ging nur immer um deine Gegenwart. Lord Jesus, you said. Herr Jesus, du sagtest. Where two or three are gathered in my name. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. I am in the midst. Bin ich in eurer Mitte. There are more than two or three here tonight. Doch hier gibt's mehr als zwei oder nur drei. We thank you for your presence. Wir danken dir für deine Gegenwart. And maybe there's somebody here tonight who can't sense your presence. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der deine Gegenwart nicht spüren kann. There's no joy. Da ist keine Freude. There's no peace. Kein Friede. We pray tonight, Lord. Wir beten heute Abend, Herr. If you don't know Jesus, wenn du Jesus nicht kennen solltest, if you don't know where you'd go if you died, und nicht weißt, wo du hingehen würdest nach deinem Tod, pray with me. Dann bete mit mir. Say, Lord God. Sag, Herr Gott. Forgive me. Vergib mir. I don't know your presence. Ich kenne deine Gegenwart nicht. But I sense something tonight. Doch spüre ich etwas heute Abend. That I would like to have in my life. Das ich in meinem Leben haben möchte. Cleanse me. Reinige mich. And wash me. Wasche mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. That was shed on the cross. Das am Kreuz vergossen wurde. Jesus, the Lamb of God. Jesus, das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Maybe I'm a believer tonight. Vielleicht bin ich gläubig heute Abend. I have an idol. Aber ich habe eine Götze. I know what it is. Ich weiß sogar, was es ist. But I seem so powerless in its presence. Aber ich bin so machtlos in dessen Gegenwart. Let's pray tonight. Lass uns beten heute Abend. That God would give you the courage. Dass Gott euch den Mut geben möge. And the burden in your heart. Und die Last in eurem Herzen. That the day would come. Dass der Tag kommen würde. Where this would be removed. Wo das hinweggenommen werden würde. And we would pour our hearts out unto the Lord. Und wir unsere Herzen vor dem Herrn ausgießen like würden. Water. So wie Wasser. And speak to the Lord. Und zum Herrn sprechen. Of our need for him. Über unsere Not nach ihm. And then be washed in the blood. Und dann im Blut gewaschen as werden. We confess our sin. Würden, während wir unsere Sünden bekennen. And enter into selfless service. Und in einen selbstlosen Dienst eintreten würden. Beyond anything we could imagine. Jenseits dem, was wir uns vorstellen können. In our human strength. In, nur allein in menschlicher Stärke. We thank you tonight, Lord. Wir danken dir heute Abend.